Blanker Hans, Kranker Hans. Die Nordsee zwischen Ölpest und Chemieseuche. Die Autoren dieses Beitrags sind Jürgen Skriba, Christoph Semisch, Urte Sonnenberg und Jörg Wernin. Hier ist das Erste Deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. März 1978. Vor der französischen Küste läuft der Supertanker Amoco Cadiz auf Grund und bricht auseinander. 220.000 Tonnen Öl ergießen sich in den Atlantik. Die Folge: Zehntausende von ölverschmutzten oder toten Seevögeln werden zurzeit an die Küsten der Nordseeanliegerstaaten geschwemmt. Allein in Belgien sind heute mehr als 2.000 Opfer der Ölverschmutzung registriert worden. An der schleswig-holsteinischen Nordseeküste wird endgültig ein Nationalpark Wattenmeer entstehen. Ein entsprechendes Gesetz wurde heute im Kieler Landtag verabschiedet. Nach jahrelangen Vorbereitungen und öffentlichen Erörterungen wird damit die größte Naturbelastung. Die Meeresforscher warnen seit Jahren. Wenn das Leben im Meer zu Ende geht, beginnt das Wasser zu faulen, der Ökokreislauf wird unterbrochen und das heißt in letzter Konsequenz der Anfang vom Ende der Menschheit. Die Nordsee. Reich an Fischen und Bodenschätzen. Die Nordsee, Freizeit- und Erholungsgebiet. An ihren Küsten übernachten in jedem Jahr Millionen. Die Nordsee, durchzogen von vielbefahrenen Schifffahrtsstraßen. Die Nordsee, bald eine riesige Müllkippe. Die Nordsee ist bedroht. Bedroht durch den Menschen. Öl, Müll und Chemikalien werden der Tod der Nordsee sein, wenn sich nichts Grundlegendes ändert. Es ist 5:05. Solche Aussagen sind nicht neu. Schon seit Jahren warnen Umweltschützer, Politiker, Wissenschaftler und engagierte Bürger davor, die Nordsee weiter so gedankenlos zu missbrauchen wie bisher. Geschehen ist freilich auf diese Warnungen hin wenig, denn zu viele Interessen prallen hier aufeinander, ökologische und ökonomische, nationale und internationale. Noch immer leiten Schiffe ihre Öl- und Treibstoffreste ungereinigt ins Meer. Sie gefährden damit nicht nur Millionen von Seevögeln, sondern das ganze gewaltige Ökosystem mit allen seinen Fischen, Pflanzen und Wattlebewesen. Noch immer treiben riesige Mengen von Schadstoffen aus Industriegebieten mit dem Wasser der Flüsse in die Nordsee. Ganz zu schweigen von Abwässern aller Art, die ungereinigt direkt in die See eingeleitet werden. Noch immer wird nach altem Seemannsbrauch Müll von Schiffen einfach über Bord geworfen. Noch immer verklappen Spezialschiffe Dünnsäure im offenen Meer. Wer den Zustand der Nordsee verbessern will, muss sich mit vielfältigen Interessengruppen auseinandersetzen. Mit den Regierungen anderer Länder, mit Reedereien, Hafenverwaltungen und mit den Firmen, die aus der Nordsee Bodenschätze zutage fördern. Dass die Nordsee wegen ihrer einzigartigen Küste eine Sonderstellung einnimmt, sollte Grund genug für alle Beteiligten sein, an Lösungen zu arbeiten. Immerhin war die Nordsee-Schutzkonferenz von 1984 ein Anfang. Die Nordsee ist das einzige Meer der Erde, an dessen Ufer sich über hunderte von Kilometern eine Wattenmeerküste erstreckt. Deren deutscher Teil, das Nord- und Ostfriesische Watt, ist inzwischen als ökologisch so wertvoll und schutzwürdig anerkannt, dass es zum Nationalpark erklärt worden ist. Die offizielle Eröffnung des schleswig-holsteinischen Nationalparks Wattenmeer ist jetzt ein Jahr her. Seitdem sind zu diesem Thema zahlreiche optimistische, aber auch kritische Stimmen zu hören gewesen. Man ist sich einig, dass das Watt vielerlei Bedrohungen ausgesetzt ist, ebenso wie die Nordsee selbst, die bisher, zumindest dem Anschein nach, die ihr zugefügten Schäden noch verkraftet. Am Watt aber werden die Schäden manifest. Dort können wir es mit eigenen Augen an Tieren und Pflanzen erkennen, wenn fein eingepegeltes ökologisches Gleichgewicht, das sich in Jahrmillionen entwickelt hat, durch den Menschen in kurzer Zeit empfindlich gestört wird. Wer durch das Watt wandert, sieht zunächst wenig, außer den Vogelschwärmen. Doch das Watt ist nur auf den ersten Blick eine ausgestorbene, öde Landschaft. Diesen Lebensraum bevölkert eine große Zahl von Organismen. Sie sind oft ganz speziell an ihre Umgebung angepasst. Auf einem Quadratmeter Wattfläche wurden bis zu 50.000 kleine Krebse und Schnecken gezählt. an einzelligen Algen sogar 1 Million pro Quadratzentimeter. Damit Wattlandschaft überhaupt entstehen kann, müssen mehrere Voraussetzungen zusammentreffen. Eine sanft ansteigende Küste, ausgeprägte Gezeiten und vorgelagerte Inseln. So werden ausgedehnte Flächen von der Flut überspült und fallen bei Ebbe wieder trocken, wobei sich Tag für Tag Sand und Schlick absetzt. Einige Gebiete, die Salzwiesen, werden nur noch bei hohen Fluten vom Salzwasser erfasst. Auf ihnen lebt eine Tier- und Pflanzenwelt, die sich optimal an diese für die meisten anderen Organismen unwirtliche Umgebung angepasst hat. Warum das Wattenmeer auf der Welt so einzigartig ist, fasst Professor Gerhard Hartmann, Zoologe an der Universität Hamburg, zusammen. Das liegt daran, dass wir hier eine breite, viele Kilometer breite Zone haben, die zweimal am Tage trocken fällt und zweimal wieder überflutet wird. Dieser Effekt der Überflutung und das Wiederzurückrücken des Meeres hat natürlich viel, vielseitige Bedeutung, sowohl für die Tiere als auch für den ökologischen Zustand des Wassers selbst. Beim Auflaufen zum Beispiel des Wassers auf die freigefallene Wattfläche reichert sich das Wasser wieder mit Sauerstoff an. Umgekehrt lässt das Wasser, wenn es zurückgeht, auf dem Wattenboden beträchtliche Mengen von Nährstoffen und Sinkstoffen zurück, die einer Vielzahl von Tieren, die im Wattenmeer leben und das Wattenmeer auch nur als Nahrungsraum aufsuchen, ich denke etwa an die Vögel, Existenzmöglichkeiten geben. Das Wattenmeer ist darüber hinaus ein sehr wichtiger Rastplatz für Vögel aus dem hohen Norden. Sie wissen vielleicht, dass ein großer Teil der sibirischen und grönländischen Vögel im Wattenmeer rasten, dort sich auffüttern, um sich für die weiteren Flüge nach Süden mit Kraft und Nahrung zu versorgen. Also ein Raum, der vielseitigste Funktion hat, sowohl in hydrographischer als auch in biologischer Sicht. Dass das Watt gefährdet ist, wird auch nicht auf den ersten Blick deutlich. Der Tourist wird sich vielleicht zunächst nur über die Teerklümpchen an seinen Füßen ärgern. Die Pflanzen- und Tierwelt reagiert jedoch sehr sensibel auf diese Fremdstoffe. Holger Wesemüller vom World Wildlife Fund Bremen. Wir haben also Beispiele, wo Einleitungen von Schadstoffen konkret zum Tod von Vögeln geführt haben. Seeschwalbenkolonie beispielsweise in Holland auf der Insel Grient, wo Stoffe eingeleitet worden sind und dann der Bruterfolg ausblieb. Wir haben Beispiele im Bereich der Eutrophierung durch die Algenblüten, die fast jedes Jahr hier sind. In diesem Jahr waren Algenblüten aufgrund der vorherrschenden Großwetterlage im dänischen Raum zu finden, nicht hier bei uns an der Küste. Sehr zur Freude der Küstenbadeorte und Inseln im Bereich des Kurbetriebs. Wir haben Einflüsse gerade auch in dem Sommer mit den Teerklumpen, in die der Tourist tritt am Strand. Die Liste geht weiter. Ehrgeizige Projekte wie die Eindeichung der Nordstrander Bucht oder der Dollarthafen in der Emsmündung zerstören im Namen des technischen Fortschritts immer mehr Flächen dieses wertvollen Raumes. Hinzu kommt, dass die Natur nicht ungestört bleibt. Düsenjäger donnern im Tiefflug über Brutkolonien, Touristen unternehmen Sightseeing-Touren zu den Seehundbänken. Es war also höchste Zeit, dass das Watt zum Nationalpark erklärt wurde. Genauer besehen haben wir sogar 2 Nationalparks, den schleswig-holsteinischen und den niedersächsischen. Um zu prüfen, ob damit tatsächlich eine Wende eingeleitet wurde, ob damit das Watt erhalten und gerettet werden kann, sehen wir uns das schleswig-holsteinische Nationalparkgesetz von 1985 an. Dort heißt es über den Nationalpark: Seine artenreiche Pflanzen- und Tierwelt ist zu erhalten und der möglichst ungestörte Ablauf der Naturvorgänge zu sichern. Diese Vorgabe scheint klar. Sie zu berücksichtigen ist leider nicht so einfach. Schon der Weg zu diesem Gesetz war lang. Interessengegensätze, die leidige Politik und gewisse Eitelkeiten ließen ihn oft genug im Zickzack verlaufen, wo der gerade Weg allemal schneller zum Ziel geführt hätte. Die Interessengegensätze bestehen natürlich fort. Den Gedanken, einen Nationalpark einzurichten, kann man in Schleswig-Holstein bis mindestens zum Jahr 1963 zurückverfolgen. Damals schlug die Schutzstation Wattenmeer ein Großreservat Halligmeer vor. Damit wurde zum ersten Mal anerkannt, dass das Watt ein wertvolles Stück Natur ist und nicht bloß der Wellenbrecher vor dem Deich. Im Jahre 1969 fiel dann zum ersten Mal das Wort Nationalpark. Doch was hieß das für das Watt? Was sollte der Begriff Nationalpark bedeuten? Das war das Hauptproblem, um das im Folgenden die Diskussion entbrannte. Es fehlte nicht an Stimmen, die mehr Naturschutz forderten, doch an der Frage, wie das in der Praxis aussehen solle, schieden sich die Geister. 1972 wurde ein erstes Konzept vorgelegt. Dieser Vorstoß scheiterte, denn niemand wollte auf seine alten Rechte im Watt verzichten. Das Thema wurde heiß. So heiß, dass die Politiker zunächst beschlossen, sich nicht festzulegen und weitere Regelungen zukünftigen Gesetzen vorzubehalten. Anfang der 80er Jahre lebte die Idee wieder auf, denn mit dem 1976 verabschiedeten Bundesnaturschutzgesetz war es möglich, Nationalparks nach selbstgewählten Standards einzurichten. Damit brauchte man sich nicht mehr internationalen Normen zu unterwerfen, die sich an Gebieten wie der Serengeti orientierten. Ministerpräsident Uwe Barschel erklärte nach seiner Amtsübernahme 1982, man stehe dem Gedanken eines Nationalparkes grundsätzlich positiv gegenüber. Nun schien das alte Spiel von vorn zu beginnen. Entrüstung aller Orten, kaum dass die Ankündigung Barschels bekannt geworden war. Auch in den zuständigen Ministerien war man von der publikumswirksamen Ankündigung des Landesvaters überrascht. Es hätte nicht viel gefehlt und das Projekt wäre wieder in der Versenkung verschwunden, hätte nicht die Konkurrenz mit dem Bundesland Niedersachsen die Bürokraten zu neuem Eifer angestachelt. Denn in Hannover war man nicht untätig geblieben. Auch dort grübelte man in den Amtsstuben über einen Nationalpark für das Wattenmeer nach. So wurden im Schnellverfahren Konzepte erarbeitet und auf der Suche nach Landtagsmehrheiten wieder geändert. Im Juli 1985 konnte das Gesetz, inzwischen politisch durchsetzbar geworden, vom Schleswig-Holsteinischen Landtag verabschiedet werden. Am 1. Oktober desselben Jahres begann dann offiziell die Existenz des Nationalparks Schleswig-Holsteinisches Wattenmeer. Damit hatten Barschels Mannen das Wettrennen um den Umweltschutz mit einer Nasenlänge gewonnen. Die niedersächsische Nationalparkverordnung trat 3 Monate später, zum 1. Januar 1986, in Kraft. Nun haben wir 2 Nationalparks, mit denen zwar dieselben Ziele verfolgt werden, die sich im Einzelnen jedoch stark unterscheiden. Beiden Konzepten sind die Spuren der hastigen Arbeit anzumerken und, so meinen kritische Naturschützer, übermäßige Kompromissbereitschaft gegenüber einflussreichen Interessenvertretern. Der niedersächsische Nationalpark umfasst rund 240.000 Hektar Watt. Das entspricht etwa der Fläche des Saarlandes. Er beginnt im Westen mit den ostfriesischen Inseln, schließt die Wattengebiete im Jadebusen und in der Wesermündung ein und endet im Osten an der Elbmündung vor Cuxhaven. Der schleswig-holsteinische Park ist etwas größer. Er erstreckt sich von der Elbmündung bis zur dänischen Grenze nördlich der Insel Sylt. Das niedersächsische Watt ist in 3 Zonen aufgeteilt. Die Ruhezone, die Zwischenzone und die Erholungszone. In der Erholungszone erholt sich allerdings nicht das Watt, sondern der Mensch. Hier bleibt also alles beim Alten. In der Zwischenzone sind grobe Eingriffe in die Natur verboten. Zum Beispiel das Errichten von Freileitungen und das Verlegen von Pipelines, das Verändern oder Beseitigen von Tümpeln und Teichen. Auf den Vorländern, die in diese Zone gehören, fordern touristische Sünden wie wildes Zelten und Autofahren abseits von befestigten Wegen fortan ein Bußgeld heraus. Die höchste Schutzstufe, die Ruhezone, umfasst 54% der Gesamtfläche. Für diese Zone schreibt die Verordnung vor: In der Ruhezone sind alle Handlungen verboten, die den Nationalpark oder einzelne seiner Bestandteile zerstören, beschädigen oder verändern. Das Betreten dieser Zone ist verboten. Das ist doch ein Wort. Auch hier gilt, keine Regel ohne Ausnahme. Und diese Ausnahmen sind zahlreich. So kann man in der Ruhezone weiterhin fischen. Die Landwirtschaft in den zum Park gehörenden Gebieten wird nicht beschränkt. Das Wattwandern und Reiten im Watt ist auf vorgeschriebenen Routen möglich. Ja, selbst die Wattenjagd ist entweder generell erlaubt oder kann auf Antrag genehmigt werden. Auch nach Öl und Gas darf weiterhin gebohrt werden. Diese Art Naturschutz hat heftige Kritik von Seiten der Naturschutzverbände provoziert. Hinzu kommt die finanziell eher magere Ausstattung. Der Nationalpark wird durch einen Sonderbeauftragten der Bezirksregierung Weser-Ems verwaltet. Der Etat für das Jahr 1986 beträgt ganze 450.000 Mark. Das ist etwa so viel, wie jedes Jahr der Tag der Niedersachsen kostet. Die Frage liegt nahe, ob denn der schleswig-holsteinische Park den Kritikern besser gefallen könnte. Der schleswig-holsteinische Nationalpark ist ebenfalls in 3 Zonen unterschiedlichen Schutzes aufgeteilt. In der Zone geringster Priorität, der Zone 3, ist auch hier Naturschutz Nebensache. Die Zone 2 heißt Pufferzone. In ihr sollen nur naturverträgliche Nutzungen erlaubt sein. Damit gemeint sind so ziemlich alle bisher üblichen Nutzungen. Fischerei, Landwirtschaft und selbst Bauten für den Badebetrieb gehören dazu. Das Herzstück des Schleswig-Holsteinischen Nationalparks bildet die Zone 1, auch Kernzone genannt. Auf 30% der Gesamtfläche soll sie der Natur weitgehenden Schutz bieten. Vor allem Ruheplätze von Seehunden, Mauser und Rastplätze von Seevögeln sollen vor der Störung durch Menschen geschützt werden. Die Zone 1 darf nicht betreten werden. Fischerei ist jedoch auch in der Zone 1 möglich. Und zwar, wie es im Gesetz heißt, in der bisherigen Art und im bisherigen Umfang. Eine Formulierung, die wohl auf einen Freibrief hinausläuft. Wie der Schutz der Natur sich in den Zonen 2 und 3 in der Praxis auswirken wird, hängt auch davon ab, wie deren Grenzen verlaufen. Sie liegen noch nicht fest. Das Nationalparkgesetz beschreibt nämlich nur die Lage der Zone 1. Die Zonen 2 und 3 sollen später in Verordnungen bestimmt werden. Darüber hat man noch keine konkreten Vorstellungen. Und vor den Landtagswahlen 1987 hat auch niemand rechte Lust, darüber laut nachzudenken. Die Küstenbewohner betrachten die Aktivitäten der Nationalparker nach wie vor mit Misstrauen. Das belegen Stimmen von Freizeitkapitänen im Büsumer Yachthafen. Die sollen mal die Bohrtürme und die Schießerei aufhören. Also diese ganze Schießerei, die Möwen, die verlassen ihre Nester und die Eier verfaulen. Und da halte ich nichts von. Wir haben meine Urväter und Vater und Opa, die haben alle in den Watten rumgegraben und sind in den Watten gewesen. Und da ist nie was passiert. Und das ist heute noch, die Watten ist heute noch gesund, aber nicht hier mit dieser Schießerei. Die armen Tiere, die verlassen ihre Nester. Das müsst ihr mal sehen, die verfaulten Eier. Da soll man mal aufräumen. Und nicht bei uns hier mit Nationalpark. Wir machen nichts kaputt. Solche Äußerungen könnte man leicht als Ärger über die da oben abtun, die alte Rechte beschneiden wollen, als beleidigten Stolz. Es gibt aber in der Tat genug Widersprüchlichkeiten im Nationalparkkonzept. So heißt es beispielsweise im Gesetz: Insbesondere ist es nicht zulässig, wildlebenden Tieren nachzustellen, sie durch Lärm oder anderweitig zu beunruhigen. Da fällt es vielen schwer einzusehen, dass weiterhin Düsenjäger im Tiefflug über das Watt donnern können, dass die Bundeswehr mit großkalibrigen Geschützen über die Meldorfer Bucht schießen darf. Die Nordsee, insbesondere das Wattenmeer, ist eben seit langem nicht mehr das unberührte Stück Natur, das man nun vorsorglich vor zukünftigen menschlichen Eingriffen schützen will. Die menschlichen Eingriffe finden seit Jahrhunderten statt und hinterlassen ihre Spuren. Für die Küstenbevölkerung ist der blanke Hans seit je ein Feind, den es zu bezwingen gilt. Deiche schützen das kostbare Ackerland vor Sturmfluten. Mit Buhnen und Lahnungen wird dem Meer neues Land abgerungen. Mit der Fischerei kann man seinen Lebensunterhalt verdienen. Der Nutzungsanspruch ist historisch gewachsen. So kamen niemandem Zweifel daran, dass die Nordsee den Belastungen standhalten könne. Als Sondermülldeponie von enormem Fassungsvermögen, in der sich überflüssige Chemikalien zum Nulltarif verklappen lassen. Als Müllschlucker, den schon Generationen von Seeleuten benutzen. Ob die leere Köhmbuddel über Bord geht oder ob man die Maschinenraumbilge auspumpt. Das haben wir schon immer so gemacht, steht auf dem Banner der Nordseenutzer. Eine Einstellung, die man nicht per Dekret ändern kann. Für die Verwaltung des Schleswig-Holsteinischen Nationalparks wurde eine neue Behörde gegründet. Pläne, im Landesamt für den Nationalpark in Tönning eine 16-köpfige Forschungsabteilung einzurichten, wurden jedoch bald begraben. Auch die Zusammenarbeit mit einem einschlägigen Fachbereich der Kieler Universität scheiterte. Was bleibt, sind 22 Planstellen, davon 4 im Bereich Forschung. Mit einem Jahresetat von 2,6 Millionen Mark hat sich die Mini-Behörde hinterm Deich eingerichtet. Leiter wurde Friedrich Hettjes Andresen. Andresen ist gleichzeitig Leiter des Amtes für Land- und Wasserwirtschaft. Gerade darum ist die Entscheidung, ihn zu berufen, umstritten. Denn er war treibende Kraft hinter dem Eindeichungsprojekt in der Nordstrander Bucht. Noch heute ein Reizwort für Naturschützer. Wie sieht er das weitere Vorgehen? Die Zielsetzung ist, für diese Landschaft Schleswig-Holsteins Wattenmeer ein Gesamtkonzept zu finden, gewissermaßen eine strategische Vision, zum Beispiel auf den Bereich Küstenschutz, Naturschutz zugeschnitten, so viel Küstenschutz wie nötig und so viel Naturschutz wie möglich. Wichtigste Aufgabe ist, das Vertrauen der Bevölkerung zu gewinnen. Das haben wir noch nicht. Und da werden wir versuchen, durch weitgehende Beteiligung, also einen breiten Informationsfluss herzustellen, um die Leute also zu überzeugen, dass das, was wir hier wollen, nun auch letzten Endes in ihrem eigenen Interesse ist. Denn es ist so, nun von den hiesigen Leuten großen Idealismus zu verlangen, ist auch zu viel verlangt. Der Mensch muss was von hem, denn deidog wat. Das ist eine alte Regel. Etwas davon haben. Vom Naturschutz haben mit Sicherheit alle etwas. Doch wer seine wirtschaftlichen Interessen durchsetzen kann, hat unter Umständen mehr davon. Man muss sich einmal klarmachen, um welche Größenordnungen es bei bestimmten Projekten geht. Nehmen wir das Erdölvorkommen im schleswig-holsteinischen Watt als Beispiel. Bei Probebohrungen auf der Mittelplatte vor Friedrichskoog wurde die Texaco Anfang der 80er Jahre fündig. Man schätzt, dass in der Tiefe 75 Millionen Tonnen Rohöl lagern, von denen 20 Millionen Tonnen wirtschaftlich zu fördern sind. 20 Millionen Tonnen. Das ist etwa ein Drittel der bis dahin bekannten Erdölreserven der Bundesrepublik. Peter Schmidt, Pressesprecher der Texaco, zur Bedeutung des Vorkommens. Wir sind darauf angewiesen, neue Felder zu erschließen, wenn wir die heimische Förderung überhaupt aufrechterhalten wollen. Die Felder, aus denen unser Unternehmen heute fördert, sind überwiegend sehr alt. Die meisten sind in den 50er und Anfang der 60er Jahre erschlossen worden. Wir können absehen, dass die Förderung in diesen Feldern in absehbarer Zeit unwirtschaftlich wird und dann eingestellt wird. Wir sind also, wenn wir unseren Bereich Aufschluss und Gewinnung aufrechterhalten wollen, in dem immerhin mehrere hundert Arbeitsplätze gesichert sind, wir sind darauf angewiesen, neue Felder zu erschließen. Und Mittelplate ist eben das größte Feld, das sich hierfür überhaupt noch anbietet. Insofern ist Mittelplate für unser Unternehmen von enormer Bedeutung. Entspricht dieser enormen Bedeutung auch die Größenordnung möglicher Naturschäden? Die Ölbohrinsel ist unter strengen Sicherheitsauflagen errichtet worden. Es ist keine Plattform auf Stelzen wie gewöhnliche Konstruktionen, sondern eine massive künstliche Insel, die mit Spundwänden ringsumher abgedichtet ist. Für den Abtransport des Öls wurde ein Leichter entwickelt, der doppelwandig gebaut ist und auch bei Kollisionen höchste Sicherheit garantieren soll. Dass man sich um Sicherheit bemüht, kann also nicht bestritten werden. Unbestreitbar ist jedoch auch, dass die Ölförderung in einer der empfindlichsten Regionen des Wattenmeeres vor sich gehen soll. Nur 6 Kilometer von der Ölquelle entfernt liegt die Vogelinsel Trischen, Brut- und Raststätte für zahlreiche Vogelarten. Jedes Jahr kommen zum Beispiel etwa 100.000 Brandgänse aus ganz Europa hierher, um sich zu mausern. Die Zeit der Mauser ist für die Tiere eine Zeit der Gefährdung. Denn während sie ihr Gefieder wechseln, sind sie flugunfähig. Sie treiben dann auf den Prielen rund um Trischen und sind darauf angewiesen, in unmittelbarer Umgebung genügend Nahrung zu finden. 100.000 Brandgänse. Das sind etwa 2/3 des gesamten europäischen Bestandes. Ein Unfall, bei dem nur wenige Tonnen Öl auslaufen, könnte diese Population vernichten. Das Restrisiko für einen solchen Unfall scheint gering. Doch das schien auch bei anderen Restrisiken schon so zu sein. Die Bauarbeiten für die Bohrinsel, die 80 Millionen Mark verschlungen haben, sind beendet. Die Probebohrungen haben begonnen. Mitte 1987 beginnen die Förderversuche. Ist eine wirtschaftliche Förderung möglich, kommt eine zweite Bohrinsel hinzu. Eine Pipeline durch das Watt ist auch geplant. Wenn sich der Ölpreis wie erwartet erholt, kann die Bohrung an die 600 Millionen Mark im Jahr abwerfen oder 15 Milliarden Mark in 25 Jahren. Ein Zehntel des Gewinns fließt als Förderzins in die Kasse des Landes Schleswig-Holstein. Umweltschutz im Zwiespalt. Umweltschutz zwischen Absichten, wirtschaftlichen Interessen, Einsichten, Sachzwängen und politischem Grabenkrieg. Auch die Nationalparks in Niedersachsen und Schleswig-Holstein sind in diesem Umfeld entstanden. Bei allen Mängeln erkennen jedoch auch kritische Naturschützer an, dass damit wirklicher Schutz der Natur von der Ebene politischer Sonntagsreden herunter und der Realität ein Stück zumindest näher gekommen ist. Wenigstens ist ein Anspruch formuliert, dem nun Taten folgen müssen. Peter Prokosch von der Wattenmeerstelle des World Wildlife Funds. Es sollte möglich sein, dass die Bundesrepublik Deutschland und auch das Land Schleswig-Holstein einen Nationalpark entwickelt, der wirklich dem Stand des gegenwärtigen Nationalparkniveaus auf der Erde entspricht, gerade unter der Zielsetzung, dass wir auch von Entwicklungsländern und anderen Nationen auf unserer Erde erwarten, dass sie ihre Natur in Nationalparken und anderen Gebieten effektiv schützen. Es gibt Beispiele, wo die ärmsten Länder, wie Mauretanien etwa, Nationalparke haben, die gut geschützt sind. Wir sollten hier mit bestem Beispiel vorangehen und es sollte uns der Nationalpark an keiner Stelle zu teuer sein. Der Satiriker Hans Scheibner hat dazu seine eigene Meinung. Den Nationalpark Wattenmeer preisen sie von spät bis früh. Nach Öl bohrt dort nur wie bisher dick und fett die Industrie. Die Nordsee wird davon nicht reiner. Das macht doch nichts, das merkt doch keiner. Guck, guck, guck, guck. Ja. Der Nationalpark Wattenmeer ist für Fischer selbst tabu. Nur die Tanker kommen noch immer her und verklappen ihr Gift dazu. So ein Säuregiftzufluss, so'n kleiner, nur der macht wohl nichts, den merkt doch keiner. Guck, guck, guck, guck. Jawohl. Das größte Manko der Wattenmeer-Nationalparks haben wir noch gar nicht angesprochen. Das ist die geringe Bedeutung dieser Parks für den Schutz der Nordsee als Ganzes. Das Wattenmeer ist ein wichtiger Teil des Ökosystems Nordsee. Die Schäden, die wir hier feststellen, sind aber kein lokales Problem. Das Watt kann nicht sauberer sein als das Nordseewasser, von dem es überspült wird. Professor Gerhard Hartmann erläutert diesen Gedanken. Die Nationalparkgesetze oder Verordnungen schützen das Watt im Grunde nur vom Land her. Und vom Land her auch nur so weit, wie die Flüsse und die Landwirtschaft nicht zu stark betroffen sind. Darüber müssen wir uns im Klaren sein. Sie mögen vielleicht in der Lage sein, diese Verordnungen oder Gesetzesbestimmungen den Tourismus in gewisse Bahnen zu lenken, der eine erhebliche Gefahr von Land aus für das Wattenmeer und vor allem auch für die Salzwiesen und angrenzende Bezirke darstellt, zu regeln. Eines aber vermacht natürlich eine Gesetzgebung nicht, und das ist die Bedrohung vom Wasser her. Eintrag von Insektiziden, von Herbiziden, Eintrag von Düngemitteln über die Flüsse in das Meer und so fort. Diese Faktoren können von einem Nationalparkgesetz oder von einer Nationalparkverordnung nicht geregelt werden. Wir müssen uns hier bemühen, insgesamt die Nordsee sauberer zu machen, sonst nützt der schönste Nationalpark am Rande eines solchen Gebietes gar nichts. An den Deichen, am Strand, im Watt kann man die Verschmutzungen sehen. Die tote Möwe, die angespülte Bierkiste sind jedoch nicht das eigentliche Problem. Sie sind nur Symptome für die schleichende und anscheinend unaufhaltsame Verseuchung der Nordsee in großem Maßstab. Was uns sichtbar ist, gleicht der Spitze des sprichwörtlichen Eisbergs. Holger Wesemüller vom World Wildlife Fund Bremen. Ich rate also jedem einmal, die Vogelinsel Neuwerk zu besuchen, unter den naturschutzrechtlichen Auflagen natürlich, und dann mal einen Rundgang zu machen. Das wird kein gemütlicher Gang sein um die Insel, sondern das wird ein Hindernislauf sein aufgrund der Ansammlung des Feststoffmülls. Sie finden dort nicht nur Glühbirnen und Plastik, so auch Waschmaschinen und alles, was so über Bord geworfen werden kann. Also es gibt eine ganze Menge optischer Eindrücke. Es gibt aber auch Eindrücke beim zweiten Blick, wenn wir das Sediment des Wattenmeeres anbohren, mal ein ungestörtes Sediment, dann wird man finden, dass in den oberen Bodenschichten die Schwermetalle wesentlich höher angereichert sind, als das eben noch vor einem Jahrhundert der Fall war. Das ist schon eine Zehnerpotenz zum Beispiel höher als normal. Chemische Analysen des Nordseewassers lesen sich wie ein Husshu der Umweltgifte. Einige Schadstoffe und zurückhaltende Schätzungen der jährlichen Belastung durch sie für die Nordsee. Cadmium 300 Tonnen, Quecksilber 100 Tonnen, Blei 12.000 Tonnen, Zink 36.000 Tonnen, polyzyklische aromatische Kohlenwasserstoffe und so weiter. Ein Teil der Belastung kommt aus der Atmosphäre. Schadstoffe, die in der Luft enthalten sind, werden im Wasser gelöst oder gelangen mit dem Regen in die See. Daneben die direkten Einleitungen, zum Beispiel das sogenannte Dumping. Eine Umschreibung dafür, dass man seinen Müll auf ein Schiff lädt und ihn auf offener See über Bord gehen lässt. Ihn eben verklappt, was früher tatsächlich durch Öffnen der Ladeklappen geschah. Auf diese Weise wurden der Nordsee 1982 über 4 Millionen Tonnen Industrieabfall zugemutet, ein Drittel davon aus der Bundesrepublik. Bei dem deutschen Anteil handelt es sich überwiegend um Dünnsäure aus der Produktion des Farbpigments Titandioxid. Nicht vergessen werden soll auch die Rolle der Flüsse. Gelangt doch alles Abwasser, das in die Flüsse geleitet wird, auch in die See. Diese Giftfracht wird oft unterschätzt. So stammt zum Beispiel fast die Hälfte der Schwermetallbelastung für die Nordsee aus dieser Quelle. Den traurigen Rekord hält in diesem Zusammenhang der Rhein, mit einigem Abstand gefolgt von der Elbe. Die Anreicherung der Schadstoffe im Flussboden hat dazu geführt, dass Baggergut aus der Elbe mittlerweile bis zu 20 Mal so viel Schwermetall enthält, wie für Klärschlamm maximal erlaubt ist. Die Belastung der Flüsse durch Abwässer gerät meist nur dann ins Blickfeld, wenn ein Fluss, wie jetzt der Rhein, als Trinkwasserreservoir in Gefahr ist, wenn tote Fische im Strom schwimmen. Behörden setzen solche Grenzwerte für die Einleitung von Giftstoffen, die das Leben im Fluss nicht zu gefährden scheinen, zumindest nicht sofort. Hat die schädliche Fracht die Mündung erreicht, scheint das Problem gelöst zu sein. Wer derart kurzsichtig ist, hält die Nordsee für ein bodenloses schwarzes Loch, in dem jeder Abfall auf Nimmerwiedersehen verschwindet. Die Nordsee ist jedoch verglichen mit dem Atlantischen Ozean eher ein Binnenmeer. Sie ist relativ flach und arm an Strömungen. Bis das Wasser der Nordsee vollständig durch Atlantikwasser ausgetauscht ist, vergehen etwa 3 Jahre. Der Verdünnungseffekt, auf den die Meeresverschmutzer setzen, ist nur gering. Diese Gefahr ist in Fachkreisen lange bekannt. In ihrem Gutachten zu Umweltproblemen der ostfriesischen Inseln warnen die Professoren Rinke und Buchwald sowie Dr. Ingenieur Rudolf. Was an Schadstoffen in Flussmündungen, Buchten, Wattenmeer und offene Nordsee eingebracht wird, bleibt bis auf geringe Anteile im System und lässt sich nicht mehr daraus entfernen. Die Einleitung eines Schadstoffes unter der Annahme, dass er bis zur Unschädlichkeit verdünnt werden könne, ist schon dann nicht zu verantworten, wenn man über seine Unschädlichkeitsschwelle im Unklaren ist. Er darf dann zur Einleitung und Verdünnung nicht freigegeben werden, da ein Herantasten an die Belastbarkeitsschwelle wegen der Irreversibilität ausgelöster Schäden nicht zu verantworten ist. Die Anreicherung von Schadstoffen ist keine graue Theorie. So ist zum Beispiel das Rheinwasser stark mit PCBs belastet, die gern als Kühlmittel oder Hydraulikflüssigkeit verwendet werden. Im Sediment der Nordsee sind diese Stoffe bereits 100.000-fach konzentrierter als im Flusswasser. In Fischen kann die Anreicherung der Giftstoffe dann das 100-Millionenfache betragen. So das sollte man meinen, leicht festzustellen ist, welche Folgen die Chemiebelastung für die Fische hat. Doch weil die Fische und die anderen von Umweltgefahren bedrohten Tiere, wie Vögel oder Seehunde, vielerlei Einflüssen unterliegen, tun sich die Wissenschaftler schwer mit definitiven Aussagen zur Schädlichkeit bestimmter Chemikalien. Fest steht, dass viele Stoffe auch in geringster Konzentration die Fortpflanzungsfähigkeit vermindern oder genetische Schäden verursachen. Auch für den Laien erkennbar sind äußerliche Geschwüre, von denen heute je nach Fischart bis zu einem Drittel der ins Netz gegangenen Tiere befallen sind. Diese Befunde schwanken jedoch sehr stark nach Jahreszeit und Fangort. Es ist jedoch offensichtlich, dass etwa die meisten kranken Plattfische in den Dünnsäureverklappungsgebieten gefangen werden. Weiter fällt auf, dass Geschwüre bei Aalen vor allem in stark belasteten Flussmündungen wie die der Ems und Elbe zu finden sind. Wenn Fischer die Hälfte ihres Fangs wegen äußerlich sichtbarer Missbildungen über Bord werfen müssen, sind das Ausnahmen, die zwar für Schlagzeilen gut sind, die Realität aber nicht widerspiegeln. Die Realität, das sind schwere Missbildungen bei etwa 3% der gefangenen Fische. Das ist zwar nicht so medienwirksam und es erscheint angesichts der Extremwerte unwesentlich. Zur Beruhigung gibt es aber keinen Anlass. In einem Gutachten stellte das Deutsche Hydrographische Institut 1984 unmissverständlich fest, dass diese Erkrankungen nicht mit natürlichen Störungen erklärt werden können. Auch relativ geringes Vorkommen müsse als ernstes Warnzeichen für Umweltbelastungen gedeutet werden. Die Gefahr versteckt sich hinter Statistiken und Tabellen. Unaufhörlich tropfen und fließen die Gifte weiter in die See. Die Tonnen und Kubikmeter bleiben abstrakte Zahlen, denn die meisten Gifte stinken nicht. Erlebbar werden nur Teilaspekte der sich anbahnenden Katastrophe, zum Beispiel der Ölverschmutzung. Wie die Teerklumpen, die beim Strandspaziergang hartnäckig an Füßen und Schuhen kleben. Wie die an Öl verendeten Vögel im Sand. Bilder von ölverschmierten Seevögeln gehen nach großen und kleinen Tankerunfällen durch die Zeitungen und erregen für kurze Zeit Aufmerksamkeit. Nur wenigen ist jedoch bekannt, dass auch ohne Tankerunfälle in jedem Jahr Tausende von Vögeln an den Folgen von Ölvergiftungen jämmerlich zugrunde gehen. Seit den 60er Jahren ist die schleichende Ölverschmutzung der Nordsee dokumentiert. Doch seit das Wort Ölpest geprägt wurde, hat sich die Situation nicht gebessert. Hauptschuldige sind Kapitäne, die auf hoher See Ölrückstände über Bord gehen lassen. Solche Rückstände fallen auf jedem Schiff an und müssten eigentlich in den Häfen entsorgt werden. Das heimliche Ablassen ist natürlich billiger, das Risiko, entdeckt zu werden, gering. Um das Risiko einer Entdeckung zu erhöhen, wird die Nordsee seit 1982 regelmäßig auf Ölverschmutzungen hin untersucht. Auf dem Wasser überwachen Polizei, Zoll und Bundesgrenzschutz. Aus der Luft machen Bundeswehr und Grenzschutz Jagd auf Ölsünder. Seit Beginn des Jahres 1986 werden die Kontrollflüge vom Marinefliegergeschwader 5 in Kiel-Holtenau ausgeführt. Zwei Maschinen des Typs DO 28 erhielten für je 5 Millionen Mark elektronische Such- und Ortungsgeräte. Mit Zusatztanks wurde die Flugdauer auf 6 Stunden erhöht. Auch der Bundesgrenzschutz überwacht aus der Luft. Ein Hubschrauber des Typs Puma startet zu 6 Beobachtungsflügen in der Woche. Neben einer Videokamera ist auch ein Gerät zur Entnahme von Wasserproben an Bord. Einen besonders angenehmen Job haben die Ölflieger nicht. Häufig wird schon vor dem Morgengrauen gestartet, ob Sonnenschein oder Regen. Eine Besatzung ist immer in Bereitschaft. Mehr als 160 Einsätze haben sie dieses Jahr schon geflogen, die meisten über der Nordsee. Auf fast jedem zweiten Flug werden Ölverschmutzungen geortet. Aber nur bei jedem 10. Fund konnte bisher auch ein mutmaßlicher Verursacher gestellt werden. Wie die Ölflieger die Verschmutzungen aufspüren, erläutert Oberleutnant zur See Dieter Kotzur, einer der Ölflieger. Die Möglichkeiten sind sehr vielfältig, angefangen beim menschlichen Auge, das ja auch rausguckt und Öl sieht. Dann unser wichtigster Sensor ist das sogenannte SLAR, ein Side-Looking Airborne Radar, ein Spezialradar, vertikal polarisiert, das die Wasseroberfläche abtastet. Und durch das Phänomen, dass Öl die Wasseroberfläche glättet, ist es möglich, Ölfilme auf dem Wasser auf Entfernung von 20 bis 30 Kilometer vom Flugzeug aus zu sehen. Wenn ich auf dem Radar so einen Ölfleck feststelle, dann wird dieser Ölfleck logischerweise erstmal auf Videoband festgehalten. Dann fliege ich zu dem Ölfleck hin und schalte weitere Sensoren dazu, und zwar einen Infrarotsensor, einen Ultraviolettsensor und im Bedarfsfalle auch ein Mikrowellenradiometer. Den Ultraviolett- und Infrarotsensor brauche ich, um aus der Luft beweisen zu können, dass es sich um Öl handelt und nicht um eine andere Wasserverschmutzung. Die Bilder werden verglichen und daraus kann man dann sehen, dass es Öl ist. Und mit dem Mikrowellenradiometer kann ich bei entsprechender Dicke des Ölfilms die Stärke des Ölfilms messen. Also genauer gesagt, ich kann ab 0,2 mm Ölfilmdicke aus der Luft messen und dann natürlich über die Ausdehnung und über die Ölfilmdicke das Volumen, das eventuell da abgesetzt wurde, errechnen. Reicht das Videoband als Beweis aus? Ich muss natürlich das Schiff am Ölfilm finden, um mit Sicherheit sagen zu können aus der Luft, dieses Schiff hat diesen Ölfleck verursacht. Wenn das nicht gelingt, wenn das Schiff schon weiter weg ist vom Ölfleck, muss ich ein Schiff, am besten ist ein Schiff, entweder vom Bundesgrenzschutz, vom Zoll oder von der Wasserschutzpolizei zu Hilfe rufen, das dann von dem Ölfleck und von dem Schiff eine Ölprobe zieht. Nach deutscher Rechtsprechung ist das Instrumentarium für eine Anklageerhebung klar definiert. So müssen neben dem Videoband mindestens 2 Ölproben vorliegen, eine vom Ölfleck und eine aus dem potenziellen Verursacherschiff. Sie müssen chemisch gleich sein. Nur wenn das Schiff in einem deutschen Hafen anlegt, kann Anklage gegen die Besatzung oder den Kapitän erhoben werden. Andere Nordseeanrainer machen es den Strafverfolgern leichter. Bei den Holländern wie auch bei den Schweden reicht ein Videoband, auf dem Schiffsname und Verschmutzung zu erkennen sind, als einziger Beweis aus. Da in ihren Häfen eine kostenlose Altölentsorgung angeboten wird, sind die Strafen für Ölverschmutzer, die gefasst werden, sehr viel höher als in der Bundesrepublik. Ganz anders sieht es bei den Engländern oder Norwegern aus. Beide Länder verfügen zwar auch über ein Überwachungssystem, doch es ist wenig effektiv. Eine viel zu geringe Anzahl von Flügen und Überwachungsfahrten lassen ein großmaschiges Netz für Umweltsünder. Die Bundesrepublik hat ein recht gutes Überwachungssystem. Doch wie jedes System Grenzen hat, so auch dieses. Da ist zum einen das immens große Gebiet, das abgesucht werden muss. Zum anderen spielt das Wetter eine nicht unerhebliche Rolle. Von Windstärke 8 an kann eine Do 28 nicht mehr gefahrlos starten. Das hätte auch wenig Sinn, denn bei hohen Windgeschwindigkeiten verteilt und vermengt sich das Öl mit dem Wasser viel schneller und ist deshalb kaum noch zu orten. Ein schwacher Punkt ist auch die Tatsache, dass die Boote des Bundesgrenzschutzes veraltet sind. Beide Boote, ursprünglich für den Einsatz in der Ostsee gebaut, sind den rauen Bedingungen des Blanken Hans kaum noch gewachsen. Man schätzt, dass an etwa 30 Tagen im Jahr die Ölüberwachung wegen schlechter Witterung ausfällt. In diesem Jahr wurden etwa 800 bis 1000 Tonnen Öl aufgespürt. Die Dunkelziffer ist jedoch beträchtlich. Auf jeden Fall gilt, auch kleine Ölmengen richten in der Natur erheblichen Schaden an. Das beginnt beim Plankton und den Mikroorganismen und reicht über die ganze Nahrungskette im Meer. Die erwähnten Teerklumpen sind noch das geringste Übel. Seit 1979 ist die Zahl der verölten Seevögel kontinuierlich gestiegen. Wie viele Vögel an der schleichenden Ölpest jährlich zugrunde gehen, entzieht sich der Statistik. Das Massensterben geht vorwiegend auf hoher See vor sich, fernab aller Beobachter. Vorsichtige Schätzungen gehen von mindestens 60.000 toten Vögeln pro Jahr aus. Steigend ist auch die Zahl der Vögel, die äußerlich unverölt sind, jedoch an inneren Verölungen zugrunde gehen. Immer wieder wird den Naturschützern Panikmache vorgeworfen, wenn sie auf das Massensterben hinweisen. Doch wäre ein gewisses Maß an Panik durchaus angebracht. Der besorgniserregende Zustand der Nordsee ist durch Gutachten schon lange belegt. Und für jeden verölten Seevogel gilt, was Dr. Gottfried Faug, Biologe und Leiter der Vogelwarte Helgoland, sagt. Dieser Vogel ist lediglich der Indikator, der Bioindikator, der uns zeigt, was da passiert. Die sterbenden Schnecken schreien nicht, die sterbenden Fische schreien nicht, die sterbenden Muscheln schreien nicht, ich sehe sie auch nicht leiden. Sie leiden, wenn sie von Öl bedeckt sind, im Watt zum Beispiel genauso, und sie sterben genauso. Ich möchte übrigens noch anfügen, das gilt für die Ölpest auch noch aus einem anderen Blickwinkel, nämlich, dass man sich bewusst machen muss, dass die Ölpest nur eines von sehr vielen Übeln ist, das die Nordsee und die Umwelt ganz allgemein bedrängt. Wenn man ständig mit verölten Vögeln zu tun hat, kann man da noch Mitleid empfinden? Im Moment des Zusammentreffens mit solcher Situation, also meinetwegen mit schwer verölten Vögeln am Strand, die ich dann erschießen muss, ist es in der Tat einmal Mitleid mit der Kreatur, die dann umschlägt in Zorn und Wut auf die Menschen, die so rigoros und sinnlos und aberwitzig und nur um ihr Geld willen, des Geldes willen mit der Kreatur umgehen. Die andere Seite ist die, dass man natürlich als Biologe versucht, dagegen anzugehen. Das ist in der Praxis nicht möglich, denn das Waschen von Vögeln, alle diese Dinge sind ziemlich sinnlos. Das ist auch keine Beseitigung des Übels. Man kämpft dagegen und man sieht, dass also politisch das außerordentlich langsam vor sich geht. Wenn man mit Politikern darüber spricht, was ich oft getan habe, dann hört man immer wieder, ja, es geht eben alles nicht so schnell, da sind Sachzwänge. Nur wenn ich abwäge Sachzwänge und leidende Kreaturen schlimmster Art und Weise und womöglich biologisch-ökologische Schäden, die nicht reparabel sind, dann verstehe ich diese Unlogik nicht und ich muss mich damit auseinandersetzen, warum der Mensch solche Dinge tut, sie erkennt, sie aber nicht ändert. Öl ist das Übel, das am sichtbarsten ist. Es ist am leichtesten zu verfolgen und hat in akuten Situationen nach spektakulären Tankerunfällen bei der Bevölkerung Emotionen ausgelöst. Und doch spitzt sich die Lage immer weiter zu. Sind bestimmte Ölverschmutzungen sogar weiterhin erlaubt und geschehen unerlaubte Verschmutzungen nach wie vor in aller Heimlichkeit, so nimmt die schleichende Ölpest ihren unheimlichen Verlauf. Entstanden ist das ganze Problem der schleichenden Ölpest dadurch, dass die Betriebsstoffe sehr teuer wurden, die Raffinerien sehr schlechten Betriebsstoff anboten, die Schiffsmaschinen in der Lage sind, sehr schlechten Diesel, um es volkstümlich auszudrücken, zu benutzen, dass der aber so verdreckt ist, dass da immer Restbestände bleiben und diese Restbestände muss man loswerden. Das ist am billigsten, sie ins Meer zu kippen, ist aber in unseren Bereichen illegal. Das heißt, es wird illegal etwas getan, um Geld zu sparen. Die Hamburger Wasserschutzpolizei hat ermittelt, dass ungefähr 60% der Schiffe ihre Ölrückstände illegal ins Meer entsorgen. Oft wird argumentiert, man solle nicht der Schifffahrt allein den schwarzen Peter zuschieben. Vorgelegt werden Statistiken, nach denen 2/3 der Ölbelastung in der Nordsee aus ganz normalen Abwässern stammen. Solche Zahlen sind mit Vorsicht zu genießen. Aber selbst wenn der Prozentsatz stimmen sollte, sind die verschiedenen Einflüsse überhaupt nicht miteinander zu vergleichen. Öleinträge von Land her sind so stark verdünnt und so fein im Wasser verteilt, dass ihre Rolle angesichts anderer Belastungen nicht nachweisbar ist. Chemische Untersuchungen des Gefieders ölverklebter Vögel haben einwandfrei ergeben, dass über 90% der Ölpestopfer auf das Konto von Schwerölrückständen aus der Schifffahrt gehen und nur wenige am Rohöl sterben. Doch akute Ölkatastrophen durch Tankerunfälle sind dennoch eine allgegenwärtige Gefahr. Es werden ja riesige Mengen Öl in den Industrieländern verbraucht. Tausende von Tankern transportieren dieses Öl über die Weltmeere, auch durch die Nordsee. Nicht alle erreichen ihr Ziel. Vielen Menschen mögen die Namen zweier Unglückstanker vor allem noch im Gedächtnis sein. 1967, Torrey Canyon. Über 200.000 Tonnen Öl laufen aus. Ein großer Teil davon treibt an die Felsküste von Cornwall und an die bretonische Küste. 1978, Amoco Cadiz. Über 100.000 Tonnen Öl verschmutzen das Meer. Das meiste davon trifft wieder die bretonische Küste. Seevögel sterben in Massen. Einigermaßen glimpflich verlief dagegen ein Unfall bei der Erdölförderung in der Nordsee. 1977, Bravo Blowout im Ekofiskfeld. 9 Tage lang strömen mehr als 20.000 Tonnen Rohöl aus einer Bohrstelle als gewaltige Fontäne in die See. Günstige Wetterbedingungen und andere glückliche Umstände verhindern Küstenschäden. An den Unfällen von Torrey Canyon und der Amoco Cadiz hat man einiges gelernt. So, dass die damals bevorzugten Ölbekämpfungsmittel, sogenannte Dispergatoren, noch schädlicher waren als das Öl selbst. Und dass verschiedene Arten von Küsten sehr unterschiedlich lange Zeiten benötigen, bis sie sich regeneriert haben. Felsküsten sind noch am wenigsten gefährdet. Sandstrände werden bereits nachhaltig geschädigt. Sollten aber irgendwann einmal Wattflächen oder Salzwiesen mit einem Ölfilm überzogen werden, hätte dies verheerende ökologische Folgen. Man vermutet, dass diese Flächen länger als 5 Jahre zur Regeneration benötigen. Gottfried Fauck von der Vogelwarte Helgoland sieht, auch für die Vogelwelt, katastrophale Folgen, wenn das Watt verseucht würde. Es gibt Arten, die nur hier leben auf der Welt. Das ganze Gebiet ist für die nordischen Zugvögel und Rastvögel ein außerordentlich wichtiges Gebiet auf ihrem Zug nach Nord oder Süd. Es überwintern viele Tausende von Seevögeln im Bereich der Wattenmeere, eben weil es hier sehr, sehr viel Nahrung in Form von Würmern, Schnecken, Muscheln, Fischen und so weiter gibt. Und deswegen wäre es eine Katastrophe, wenn man den nordischen Zugvögeln dieses Gebiet als Rast- und Überwinterungsgebiet wegnehmen würde. Das Watt besteht aus sehr feinkörnigen Schlickteilchen. Ein Ölfilm würde sich wie ein Teppich darüber ausbreiten und die Durchmischung verhindern. Dann könnten die ohnehin wenigen ölabbauenden Mikroorganismen kaum mit Sauerstoff versorgt werden und hätten keine Chance, das Öl gleichsam aufzufressen. Anders beim Sandstrand. Der Sand ist viel grobkörniger und wird von den Wellen immer wieder aufgewirbelt, also ständig durchmischt. Die nützlichen Mikroorganismen bekämen hier genug Sauerstoff, um aktiv zu werden. So regeneriert sich der Strand vielleicht in 5 Jahren. Das Watt aber bleibt noch lange über eine solche Zeit hinaus verseucht. Vogelkundler haben festgestellt, dass zurzeit nur jeder 10. verölte Vogel an Rohöl zugrunde geht. Das lässt sich einfach aus der Tatsache erklären, dass wir in letzter Zeit glücklicherweise fast keine Tankerunfälle hatten. Am Anfang dieses Jahres verunglückte ein Tanker auf der Elbe. Nur einige 100 Tonnen Rohöl flossen aus der Brady Maria aus. Ein kleiner Unfall also. Und trotzdem starben Monate später noch Seevögel der Nordsee an diesem Öl. Dass wir von Schiffsunglücken mit Öltankern bisher weitgehend verschont geblieben sind, ist nach Aussage von Experten reiner Zufall. Obwohl der Schiffsverkehr relativ streng geregelt wird, ist die Nordsee keineswegs sicherer als andere Meere, ganz im Gegenteil. Schon 1980 stellte das Gütegutachten Nordsee fest: Die Hälfte aller Zusammenstöße größerer Schiffe spielt sich zwischen Dover und der Elbmündung ab. Unglücke wie die Amoco-Cadiz-Katastrophe vor der Bretagne können sich jederzeit auch vor der deutschen Nordseeküste ereignen. Dass ein der Wahrscheinlichkeit nach überfälliger größerer Ölunfall im deutschen Nordseegebiet bisher ausblieb, kann nur als außerordentliches Glück bezeichnet werden. Und weiter? Bei einer in Anbetracht des regen Schiffsverkehrs nicht unwahrscheinlichen Schiffskollision oder Explosion muss mit noch größeren Verlusten gerechnet werden. Ist ein Unfall erst eingetreten, dürften die deutschen Küsten dem Öl mehr oder weniger schutzlos ausgeliefert sein, da die Möglichkeiten zur Ölbekämpfung noch beschränkt sind. Das heißt, dass man jeden Tag mit einem Unglück rechnen kann. Bundesregierung und staatliche Stellen gehen jedoch davon aus, dass es bei kleineren Unfällen bleiben wird, die unter Kontrolle gehalten werden können. Sie versuchen, den Gesetzeshebel eher bei den latenten Ölverschmutzungen anzusetzen. Schon 1954 gab es ein internationales Oilpool-Übereinkommen als ersten Versuch, das Problem in den Griff zu bekommen. Bisheriger Höhepunkt der Zusammenarbeit ist das Marpol-Abkommen von 1983. Professor Rainer Lagoni, Seerechtsexperte an der Universität Hamburg, dazu: Das Ziel von Marpol ist, internationale Standards für die Staaten und für die Schifffahrt zu schaffen, in denen das Freilassen von Öl, die Verschmutzung des Meeres durch Öl geregelt wird, letztlich indem sie verboten wird. Man will das verbieten und muss es und kann es nur in einem internationalen Übereinkommen verbieten, weil die Staaten selbst über Schiffe unter fremder Flagge auf der hohen See keine Hoheitsgewalt haben. Es ist also so, dass man sich zwischen den Staaten einigen muss: Wir verbieten diese Maßnahmen auf der hohen See und wir schreiben es dann unseren Schiffen unter unserer Flagge vor, dieses nicht mehr zu tun. Die Schiffe müssen modernisiert werden, das Umweltbewusstsein muss sich durchsetzen. Die Modernisierung der Schiffe kostet einiges Geld, es dauert einige Zeit. Allgemein, so auch bei Professor Lagoni, herrscht die Meinung vor, dass die Strafen viel zu niedrig sind, um abschreckend zu wirken. Wenn die Reinigung von ölverschmutztem Wasser auf hoher See lediglich mit einer geringen Geldbuße, die sich nach einigen Tagessätzen des Einkommens richtet, belegt wird, so wird das lediglich zu einer wirtschaftlichen Überlegung, ob es nicht billiger ist, das auf See zu reinigen und dann von der Reederei aus ein paar tausend Mark zu bezahlen, als dieses Schiff im Hafen entsorgen zu lassen und dafür etwa 10.000 oder 12.000 Mark zu bezahlen. Diese rein wirtschaftlichen Überlegungen schließt man dann aus, wenn man den eigentlichen Täter tatsächlich mit einer Haftstrafe belegt, falls die strafrechtlichen Voraussetzungen dafür gegeben sind. Das wirkt sicher abschreckend und ich weiß etwa aus der internationalen Schifffahrtspresse, dass Vorkommnisse hier in Hamburg entsprechend hohe Strafen international sehr große Beachtung gefunden haben und das wird, glaube ich, auch abschreckend wirken. Dass der strafrechtlich Schuldige kaum zu ermitteln ist, liegt auf der Hand. Um den Gesetzen zu genügen, muss buchstäblich diejenige Person gefunden werden, die den Hahn aufgedreht hat, sei es der Schiffsjunge oder der Maschinist, womit eine rechtskräftige Verurteilung allerdings noch nicht gewährleistet ist. Gern und mit großem Geschick nutzen die Schiffsbesatzungen zudem schlechtes Wetter oder die Nähe von Bohrinseln aus. Entsprechend niedrig ist die Aufklärungsquote. Auf 100 registrierte Ölverschmutzungen kommen nur etwa 20, für die ein Täter ermittelt werden konnte. Die Überwachungsorgane haben zum Glück noch ein weiteres Kontrollinstrument in der Hand, um Ölsündern auf die Spur zu kommen, nämlich das Öltagebuch. Dieses Öltagebuch muss von jedem größeren Schiff geführt werden. Wolfgang Göbel, Leiter des Rechtsreferats am Deutschen Hydrographischen Institut, erklärt, wie es gehandhabt wird. In diesen Öltagebüchern müssen alle Bewegungen, die Öl an Bord betreffen, registriert werden. Das heißt, für die Beamten der Wasserschutzpolizei, die in den deutschen Häfen an Bord gehen die das sehr umfangreich und also auch mit sehr viel Fachwissen machen, ist es anhand der Öltagebücher feststellbar, zum Beispiel durch Rückrechnung, ob unterwegs, das heißt im Bereich der Hohen See, Öl über See gegeben worden ist. In solchen Fällen, die wir also auch bereits zahlreich gehabt haben, wird die Kontrolle der Öltagebücher dann dazu führen, dass ein Strafverfahren gegen den Kapitän oder gegen den ersten Eng eingeleitet werden. Gelegentlich wird behauptet, wir wären in dieser Hinsicht alle Sorgen los, wenn die Ölentsorgung für die Schiffe kostenlos wäre. Das Argument hat einiges für sich. In einigen ausländischen Hafenstädten wird die Entsorgung zum Nulltarif bereits praktiziert. Die Nordseeküstenländer haben gerade den Beschluss gefasst, in allen Häfen diesen Service gebührenfrei anzubieten. Ob das allerdings eine spürbare Entlastung für die Nordsee bedeutet, muss bezweifelt werden. Zwar fallen dann für die Schiffsräder die Kosten der schadlosen Beseitigung des Öls weg, es bleiben jedoch immer noch die Liegezeiten für die Schiffe. Jede Stunde, die ein Schiff länger im Hafen liegt als unbedingt nötig, kostet den Räder unnütz Geld. Das kann je nach Schiffsgröße ein Vielfaches der Entsorgungskosten sein. Der Ölsünder, der das kostenlose Angebot ausschlägt, wird also weiterhin einen wirtschaftlichen Vorteil haben. Die Ölverschmutzung ist nur eine von vielen Bedrohungen, denen die Nordsee ausgesetzt ist, wenn auch die sichtbarste. Der Tod von Zehntausenden von Seevögeln je Jahr ist, so brutal das klingt, kein irreparabler Schaden. Aber diese Opfer zeigen uns, dass etwas nicht stimmt mit der Nordsee. Welche Schäden bei den Kleinstlebewesen entstehen, die am Anfang einer langen Nahrungskette stehen, können wir nur ahnen. Wer Warnungen nicht hören will, wird nicht gezwungen, sie zur Kenntnis zu nehmen. Und wenn die zählbaren Ölpestopfer schon das Verhandlungstempo auf den Konferenzen nicht wesentlich beschleunigen konnten, welche Aufmerksamkeit will man dann für die unauffälligeren Gefahren erwarten? Darüber, welche Auswirkungen die Dauerbelastung der Nordsee mit giftbefrachteten Abwässern hat, können Experten trefflich streiten. Zu gering sind die bisherigen Erkenntnisse, zu sehr bieten die Ergebnisse Interpretationen Raum. Aber gerade weil unklar ist, welche Folgen unser Tun hat, dürfen wir nicht voraussetzen, dass keine Schäden auftreten, auch wenn diese Haltung bequemer ist. Tatsache ist, dass in der Nordsee und besonders in der Deutschen Bucht ein Anreicherungsprozess vor sich geht. Die Schadstoffe, die seit Jahrzehnten ins Meer geflossen sind, haben sich nicht in Wohlgefallen aufgelöst, wie das die Erzeuger gerne gesehen hätten. Die Konzentration von Schwermetallen und anderen Umweltgiften in den Sedimenten ist nicht mehr rückgängig zu machen. Alles, was wir von nun an für den Umweltschutz tun, kann lediglich eine Ausweitung der Schäden begrenzen. Alles, was nicht getan wird, erhöht das vorhandene Gefahrenpotenzial. Der blanke Hans ist schon lange krank. An das langsame Siechtum haben wir uns fast gewöhnt. Nationalparks und Nordseeschutzkonferenzen können ein Therapieansatz für einzelne Beschwerden sein. Ein Heilmittel für alle Symptome ist nicht in Sicht. Die Komplexität der Meeresökologie macht es uns schwer, eine exakte Diagnose für den Patienten Nordsee zu stellen. Wir wissen nicht, ob es 5 Minuten oder 5 Sekunden vor 12 ist. Wir wissen nur, dass es reichlich spät ist. Wollen wir warten, bis wir letzte Gewissheit haben? Auf NDR 3 hörten Sie ein politisches Feature von Jürgen Skribar, Christoph Semisch, Urte Sonnenberg und Jörg Wernin. Blanker Hans, kranker Hans. Die Nordsee zwischen Ölpest und Chemieseuche. Die Sprecher waren Marianne Kehlau, Helmut Ahner und Henry Kielmann. Regie führte Ingo Held. Die Redaktion hatte Rolf Martin Korda.